Außerdem filtern sie massenweise Plankton aus dem Wasser, das anderen Lebewesen dann fehlt. In den USA ist die Plage in einigen Staaten inzwischen so groß, dass offizielle Stellen die Bevölkerung aufgerufen haben, nach Zebramuscheln Ausschau zu halten und sie, wann immer möglich, schnellstens zu entfernen. Ein weiteres Beispiel ist die asiatische Python, die in den Everglades Floridas wohl absichtlich ausgesetzt wurde. Sie gilt als Hauptgrund für den starken Rückgang an Säugetieren in der Gegend. Weil sie sich farblich gut an ihre neue Umgebung anpassen kann, wird sie nicht nur von ihren Opfern kaum erkannt, sondern auch nicht von den Rangern des Nationalparks. Diese bemühen sich nach eigenen Angaben seit Jahren darum, der Schlangen habhaft zu werden und sie umzusiedeln oder zu töten. Mit gemischtem Erfolg. Exotische Tiere einfach von A nach B zu verfrachten, ist häufig gefährlicher als angenommen, weil sich die Folgen kaum abschätzen lassen und sollte deshalb unterbleiben. In den Nationalparks Floridas wird dringend davor gewarnt, exotische Tiere auszusetzen. Auch asiatische Tigermücken, die Gelb-, Dengue- und Zika-Fieber sowie einige andere Viruserkrankungen übertragen können, sind heute bereits weltweit verbreitet. Im Mittelmeerraum zum Beispiel sind sie inzwischen häufig anzutreffen. In Deutschland wurden einzelne Exemplare auf Rastplätzen entlang der A5 und in einer Freiburger Kleingartenanlage entdeckt. Ursprünglich nur in den süd- und südostasiatischen Tropen und Subtropen beheimatet, wurde die Mücke in andere Erdteile eingeschleppt, zum Beispiel in Autoreifen, die deren Eier enthielten. Ein weiteres Beispiel ist die Krebspest, eine meist tödlich verlaufende Pilzkrankheit bei Krebsen. Der Erreger gelangte durch amerikanische Flusskrebsarten nach Europa, die ihn übertragen, aber selbst nicht daran erkranken.